Green hat unzählige Varianten des Rucksackfalls erforscht. Seine überraschende Einsicht lautet: Wir haben Hemmungen, andere als Objekte zu behandeln, wenn zwei Bedingungen zusammen erfüllt sind. Die Handlung muss unmittelbar von uns stammen, stoßen durch eigene Kraft, und sie muss das Opfer als bloßes Mittel zum Zweck behandeln, als Zugstopper. Im Rucksackfall kommt beides zusammen. Daher ist dort die Tötungshemmung so viel stärker als in den Zugfällen, bei denen man nur eine Weiche umlegt. Mit anderen Worten, unsere moralische Intuition entspringt einem automatischen Warnmechanismus, der so funktioniert, als würde er sagen: Töte niemals jemanden mit deiner eigenen Kraft als Mittel zum Zweck. Dieser Mechanismus hemmt uns, Männer mit Rucksäcken von Brücken zu stoßen. Wenn wir jedoch die Weiche umlegen sollen, ist er nicht aktiv. Die fundamentale moralische Entscheidung über Leben und Tod treffen wir also aus dem Bauch heraus, ohne dass wir vernünftige Gründe angeben könnten. Kurz gefasst: Philosophen benutzen Gedankenexperimente, um unsere moralischen Intuitionen freizulegen. Wer zwischen Menschenleben abwägen muss, ist in einem Konflikt. Die pflichtethische Intuition sagt uns: Du darfst niemals einen Menschen töten. Die konsequenzialistische Intuition sagt: Rette so viele Menschen wie möglich. Unsere Urteile leiten wir nicht aus der Vernunft, sondern aus einem emotionalen Alarmsystem her, das sagt: Töte Menschen nicht mit deinen eigenen Händen als bloßes Mittel zum Zweck. Wer über Politik und Gesellschaft nachdenkt, muss sich klar machen: Unsere Alltagsmoral ist emotional.